Zum Tag des leuchtenden Sterns, dem größten Feiertag der koreanischen Nation, führten die Jugendlichen des ganzen Landes am 5. Februar vor dem Geburtshaus von Kim Jong-il im Geheimlager Baekdusan eine Veranstaltung durch und schworen dabei, unter Führung von Marschall Kim Jong-un den Marschweg von Baekdu treu fortzusetzen. Die Teilnehmer legten zuerst am Mosaikwandgemälde mit den Bildnissen von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-suk im Geheimlager Baekdusan Blumenkorb und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. An der Veranstaltung beteiligten sich die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die Mitglieder der Exkursionsmarschgruppe der Jugendlichen des ganzen Landes zum Geburtshaus im Geheimlager Baekdusan. Nach der Veranstaltung besichtigten die Teilnehmer das Geheimlager Baekdusan.